Zum 105. Geburtstag von Kim Il-sung sind am 10. April im Koreanischen Briefmarkenmuseum und der Ausstellung der Koreanischen Briefmarken die Koreanischen Briefmarken ausgestellt. Es sind die Fotos von den Briefmarken mit den Sonnenporträts von Kim Il-sung und Kim Jong-il zu sehen. Hunderte Briefmarken, die unter dem Motto »Das ewige sonnenhelle Lächeln« und die Geschichte der Sonne ausgestellt sind, veranschaulichen das Leben von Kim Il-sung. Es sind auch die Briefmarken unter verschiedenen Themen von Briefmarkensammlern in der Stadt Pyongyang zur Schau gestellt. Die Ausstellung dauert bis zum 20. April.